Schwer zu sagen. Mach nochmal. Ja. Okay. Ja, müsste aus sein. Müsste aus sein. Und ich habe es aufgenommen. Und ich habe es auf Video. Kennst du es? Nee. Michi. Was sagt er dann? Ich weiß nicht. Es ist nichts kaputt. Und der andere freut sich so. Und ich habe es auf Video. Was ist das für ein Video? Das ist das beste Video. Das ist, glaube ich, eins von den ersten TikToks, die ich gesehen habe. Okay. Da hat ja, einer ist so... Das ist 20 Jahre, oder? Ja, oh, nee, das, da läuft so ein, so, ich weiß nicht, vielleicht gerade so 16-jähriger Junge, so eine steile Treppe hoch und oben ist so ein Gitter, eine Türe, die halt dann zu ist. Und er will den quasi so drüber lupfen, den Kasten, und dann verliert das Gewicht und rutscht so runter an der Seite auf dem Geländer. Dann hängt das so dran, aber hebt den Kasten fest. Ja, ich kenn's. Und während der Runde rutscht, sagt er so, Michi! Es ist nichts passiert. Ja, ich kenn's. Mit so einer ganz hohen Stimme sagt er das. So eine von den Waves ist wesentlich leiser wie die andere. Okay, ich glaube, ich bin die untere. Hab ich die untere? Aber ich zieh die einfach hoch, das ist kein Problem. Da knackst schon wieder was. Du und dein Mikro. Sagst du? Geht's eigentlich, was? Nur weil meins ab und zu mal runterfällt? Nee. Ist voll laut. Ja. Und ich habe gedacht, die Handwerker, die unter uns renovieren, werden laut. Ja. Nachher hört man es wieder gar nicht, weil ich es wie ein Profi rausgefiltert habe. Okay. Aber Mausklicks hört man. Mausklicks hört, sind die so laut? Ja, okay. Sind mega laut. Ja. Deswegen versuche ich immer das Touchpad zu verwenden, weil das ist stumpfer. Das macht dann so ein hohes Klicken. Ja. Ja. Okay, cool. Ich bin hyped. Auf diese Folge oder generell? Generell auf heute Abend eigentlich. Heute Abend? Ja. Heute Abend laufe ich im Radio. Ja, okay. Das Blöde ist halt, das bringt euch jetzt nichts, wenn ihr es hört, weil dann ist eigentlich schon vorbei. Ja. Wo läufst du denn hin im Radio? Ich laufe hoch in die Charts auf Platz 1. Ah, okay. Gut. Ja, welches Lied von euren zwei Liedern kommt denn? Vermisst dich kommt. Okay. Ja. Findest du persönlich, dass das bessere Lied ist oder haben die sich das einfach rausgesucht? Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube, er hat sich beide angehört. Also da geht es um einen, den ich aus früheren Jahren kenne und der moderiert da oder hat halt eine Show da auf dem Sender. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die geht eine Stunde oder so. Und so ein Sender, davor habe ich ihn eingeschaltet, da kam einfach spanische Musik und auch spanischer Talk, da habe ich kein Wort verstanden. Dann hat er gemeint, ja, es gibt ein paar internationale Shows, aber ansonsten ist es so ein freier Radiosender von Ulm. Okay. Und da laufe ich. Hä, aber wenn dann so ausländische Shows kommen, nehmen die dann auch in Ulm auf oder was? Weiß ich nicht. Vielleicht kriegen die es eingesendet oder so. Muss ich mal nachfragen. Ich bin sogar eingeladen worden in die Show. Digital oder darfst du da hinfahren? Ich hoffe, ich darf da hinfahren. Okay. Ja, dass es auch ein richtiges Erlebnis wird. Okay, voll cool eigentlich. Ja, also es kommt heute am Mittwoch um 20.53 Uhr. Ja. Relativ wahrscheinlich. Okay, hört es euch an. Hört es euch dann an, wenn ich wirklich in der Show bin. Ich hoffe, das klappt. Das wäre richtig nice. Ja, das wäre cool. Das würde ich mir anhören. Ich weiß nicht, ob ich mir euer Lied im Radio gebe, weil es wird ja einfach nur abgespielt, oder? Ja, es kommt halt davor. Eigentlich er hat mir heute Morgen geschrieben und gesagt, ja, könnt ihr noch so einen kleinen Text ihm schicken, wo er dann davor ballern kann, so, dann sagt er, ihr hört Radio 3FM und das Lied, ich bin schon Member und wünsche euch viel Spaß oder sowas. Okay. Irgendwie sowas, aber dann haben wir, ich habe es jetzt erst gelesen, weil ich während dem Arbeiten jetzt immer diesen Fokusmodus reinmache und dann kommen WhatsApp-Nachrichten dadurch, dass ich nicht so abgelenkt bin auf der Arbeit. Deswegen schreibe ich schon auf Teams, das hat gut funktioniert. Als ich es dann gelesen habe, wo ich Feierabend hatte, hat er gemeint, ja, jetzt ist es leider schon zu spät. Ja. Also, naja. Ja, das sieht man auch immer, dass du in irgendeinem anderen Modus bist, weil bei Nachrichten steht es dran, dass du gerade nicht erreichbar bist. Mit so einem Symbol. Ja. So ein blaues, so ein Männle-Symbol. Ja, nee, der Mond kommt da. Ich glaube, der nicht stören kommt da. Okay. Ja. Er reicht dir eigentlich auch. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen bei manchen Leuten. Ist mir auch egal, welchen Modus du gerade bist. Ja. Hauptsache, ich weiß, dass du wahrscheinlich nicht zurückschreibst. Ja. Gerade. Ja, ist ja auch egal meistens. Ja. Weil wenn es dringend ist, dann ruft man an und Anrufe kommen immer durch. Ja. So easy, Leute. Ich habe Feedback bekommen Zum Kreisliga-Update-Jingle. Ja, da bist du nicht der Einzige, der Feedback bekommen hat. Sehr gut. Was ist dein? Was hast du bekommen so an Nachrichten? Ich habe nicht Nachrichten bekommen, sondern hier Bar auf die Hand, sagt man. Und zwar der Paul, mein Homeboy, hat gesagt, das klingt irgendwie schräg, hat er gesagt. Habe ich gesagt, ja, du hast irgendwie nicht verstanden. Das muss ja schräg kriegen. Sogar noch entsetzter war deine Schwester, die gesagt hat, es hat richtig scheiße geklungen. Nein, das ist eine andere Geschichte. Ja, ich habe schon eine Auflösung zu der Geschichte bekommen, aber war auch witzig, das so als Reaktion zu bekommen. So, ja, es klingt einfach richtig scheiße. Dann denkst du so, ja, okay, so scheiße haben wir es aber nicht. Es ist nicht gut, aber so, dass man wirklich scheiße sagt, so von Freund zu Freund, aber das ist ja schon richtiger Quark. Vor allem hat Sabrina mir geschrieben, wahrscheinlich während sie es gehört hat, ich liebe das Kreisliga-Update, hat sie geschrieben. Und dann habe ich ihr auf die Reaktion die Audiodatei geschickt und dann hat sie geschrieben, hä, das klingt ja richtig scheiße jetzt. Und dann habe ich gedacht so, hä, hab die abgespielt, hab nichts gemerkt, hat sich gut angehört, also von der Audioqualität. Und so habe ich mich gefragt, so, ja, okay, was ist eigentlich dein Problem jetzt? Und dann... Aber ist es schon gelöst jetzt, das Problem? Ich weiß, nee, gelöst ist es nicht. Ich weiß nicht, noch nicht, warum das so ist. Aber es ist irgendwie ein Unterschied, ob es jetzt die geschickte Datei abspielt, oder ob sie das direkt in ihrer Podcast-App oder wo immer hört. Ja, genau. Und ihre Lautsprecher, das Problem auch nicht. Also zur Auflösung, auf ihrem Handy, wenn sie die gleiche Audiodatei abspielt wie ich, klingt es auf ihrem Handy kacke und auf meinem Handy ganz normal. Irgendwie ist das ganz dumpf und man versteht einfach gar nichts. Ich will das mal hören irgendwie. Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das auf einmal so richtig scheiße klingen kann. So wie wenn du jetzt das aufspielen würdest und die ganze Handfläche. Okay. Du verstehst kein Wort und es ist einfach nur ein dummes Rumgeplänker. Da habe ich mir gedacht so, Alter, was ist denn da los? Was ist denn da schiefgelaufen? Richtig kaputt. Ja, war witzig. Ich habe mich auch gefreut sehr, dass die Leute gesagt haben, er ist ja mehrmals zurückgespult, um es mehrmals zu hören, so in der Folge. So. Das ist schon cool irgendwie. Ja, haben wir gut hingekriegt, würde ich sagen. Wo habe ich mir das aufgeschrieben gehabt? Ich hätte eine neue Kategorie hier. Aber Schabetta. Ja, aber die wäre, glaube ich, auch geil mit einem Jingle. Aber vielleicht gibt es auch gar nicht so viel Content dazu, dass es überhaupt lohnt, dafür einen Jingle zu machen. So eine Kategorie muss man erst antesten und wenn man dann mehrmals was da dazu findet, dann kann man einen Jingle machen. Okay, ist jetzt Testzeit. Was? Jetzt ist Testzeit. Jetzt Testzeit. Oder du machst erstmal das Intro, dass es losgeht. Okay. Und damit herzlich willkommen zu Carstenson Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Herzlich willkommen, Patrick, hier im Podcaststudio bei dir zu Hause. Wie sagst du eigentlich Ambiente, Podcaststudio auf einer Skala von 1 bis 10? Ist halt komisch. Wieso? Weil auf deinem Schrank liegen ungefähr 20 iPhone-Verpackungen, nicht iPhone, Apple. Also nicht zu übertreiben, also ich zähle 1, 2... Ja, bestimmt 10, die ich sehen kann. Und dahinter geht es ja noch weiter. Also, dann ist da eine goldene Ananas und eine Menge Lego. Zu viele Stühle. Und oha, halt, wieso zu viele Stühle? Es sind 3 Stühle. In aber einem den einen hast du reingetragen. Ja, ist der gerade nicht drin dadurch, oder? Okay. Ja, schon ein kleiner Raum. Aber generell gefällt mir es hier sehr gut, weil ist irgendwie alles da. Alles, was man braucht. Ja. Und das sieht da irgendwie cool aus. Ja, eigentlich ist der Raum viel zu klein für sowas, aber so bin ich eigentlich zufrieden damit. Manchmal ist einfach, du drehst dich um und dann, vor allem wenn du zu zweit hier drin bist und Musik machen willst, ist echt richtig eng, weil du, der eine hat ein Instrument drin und dann tut der andere auch irgendwas, keine Ahnung, vor allem mit den Airdrums und so, und dann kommst du richtig in den Weg. War crazy, aber war geil. Ja, es war noch viel enger, wo dein Schlagzeug hier drin noch stand. Oh ja. Oh. Ja, eigentlich könnte ich das Ding auch wegbauen, wenn ich gerade nicht. Ja. Das ist eigentlich eine waagrechte Fläche und deswegen stelle ich Krempel drauf ab. Gut. Das ist ein Keyboard übrigens. Das ist kein Keyboard. Ja, aber, nee, ist ein DJ-Pult. Oh, ich habe es gar nicht gesehen. Da ist Keyboard. Ja, hinter mir steht das Keyboard. Ja, okay. Sorry, mein Fehler. Alles gut. gut, alles gut. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Wo waren wir? Neue du wolltest Kategorie. Eine neue Kategorie vorstellen, die eventuell noch keine Kategorie wird. Genau, es ist auch schon wieder so ein bisschen, es geht einerseits in die eine Richtung, dass mich Sachen aufregen und ich nicht weiß, ob ich mich drüber aufregen soll. So wie das mit WhatsApp, was ich letzte Woche gesagt habe, wo auch Wellen geschlagen hat und ich das Gefühl hatte, ich wurde nicht verstanden, aber ich habe mich damit schon längst abgefunden. Ja. Nee, es geht eher in die Richtung Technikaufreger. Mhm. Und zwar macht WhatsApp was richtig dumm ist und sie könnten es einfach richtig machen, indem sie zum Beispiel gucken, wie es und jetzt kommt's Instagram macht, die eigentlich auch richtig komischen Scheiß manchmal machen. Ja, aber die gleiche Firma. Sollte man denken, ja, aber trotzdem kriegen sie es nicht geschissen. Und zwar, der Aufreger ist, wenn man Videos oder Bilder im Hochformat im WhatsApp-Status postet, dann werden die auf Anzeigegeräten, die quasi mindestens so groß sind wie das iPhone oder jedem Android-Gerät, wird es quasi so gestreckt und dadurch verpixelt das Bild und der Ausschnitt passt nimmer. Das heißt, das Bild wird immer verunstaltet und Sachen, die man nah aufgenommen hat, werden noch näher angezeigt, dann sieht es immer scheiße aus. Und was man als Abhilfe machen muss, ist, das Seitenverhältnis um 1 kleiner zu wählen. Ich glaube 5:7 oder sowas. Und dann ist es wieder gestochen scharf, das Bild. Oder okay. Für WhatsApp-Statusverhältnisse gestochen scharf. Aber das ist so, das ist ein richtig kranker Aufreger. Okay, wow. Hast du da keine Meinung dazu? Ja, weil ich bin jetzt so der WhatsApp-Status-Tipp. Ich verfolge nur deinen WhatsApp-Status und sonst posten dann nur die Mütter von irgendwelchen Leuten und du. So muss sein, oder? Ja, das ist ganz komisch. Und bei denen ist das noch nicht, ist dir das noch nicht aufgefallen, dass manchmal Bilder irgendwie, dass wenn du so den Finger drauf hältst, dass es dann so zusammenschrumpft. Wenn ich den Finger drauf halt auf ein Bild oder Video? Ist das beides, egal? Aber okay. Das Video hält halt an, deswegen ist beim Video richtiger Quatsch. Ja, das Video anhält, das macht ja Sinn. Es gibt leider gerade keinen Status. Oh. Ja, auf jeden Fall mache ich den Status fertig. Der ist schon ein bisschen aufwendiger bei mir manchmal. Und dann poste ich alles und dann merke ich, ah scheiße, jetzt ist das wieder so hässlich gestreckt. Dann muss ich alles neu machen und es ist so aufwendig. Und da kotze ich manchmal richtig ab. Aber wie ist es bei Android-Handys, ist das dann genau so? Guck, hier ist ein Beispiel, das ist ein richtig schlechtes Beispiel. Normalerweise ist es so und wenn du drauf drückst, wird es so rausgezoomt. Dann hat es das eigentliche richtige Format, ja. Richtige Format und die zoomen das halt nochmal so ein bisschen ran und dadurch stimmt es nicht mehr. Bei einem Bild ist es halt auffällig. Hä, aber war das gerade ein WhatsApp-Status? Mhm. Also Leute, wenn ihr jetzt kurz Zeit habt, dann holt euer Handy raus, schaut in den WhatsApp-Status rein und checkt's ab. Ja, das ist wichtig, Leute. Darüber könnt ihr euch richtig aufregen. Eigentlich ist es fies, sowas jemandem zu sagen. Weil es einen aufregt. Weil die Leute dann auf einmal halt darauf achten, ob sie wollen oder nicht. Ja. Und dann regen sie sich vielleicht auch auf und vorher hätten sie es einfach übersehen und hätten sich nicht aufgeregt. So wie dir zu sagen oder dass du sagst, dass die Leute, die direkt unter Nachrichten antworten, richtige Bastarde sind. Wow, so habe ich es auch nicht formuliert. Aber gedacht. Gedacht habe ich es vielleicht schon, ja. Deswegen habe ich dir heute auch geteased. Mit einem GIF. Ja, mit einem GIF. Wie stehst du zu GIFs eigentlich? Finde ich okay, aber ich benutze sie nicht oft. Ja, aber am liebsten würde ich nur die Office-GIFs rumschicken, aber ich glaube, die checkt halt niemand. Die checkt fast niemand, ne. Aber das sind die besten. Das sind echt die witzigsten. Ja. GIFs. Das war das Dieter Bohlen. Dieter Bohlen, der irgendwie so macht. Der beide Daumen hoch macht. Ich habe Patrick gefragt, ob heute wieder 17:30 und dann hat er geschrieben, ja, passt. Und ich dann der Dieter Bohlen. Für den passt es auch. Ich habe eigentlich auch nochmal eine neue Kategorie, aber da habe ich noch gerade den Jingle reingepackt. Okay. Aber so Technikaufreger, würde die Kategorie so heißen? Ja, ich weiß nicht, es passt halt, obwohl gut zu dem WhatsApp-Ding passt es auch ein bisschen. Ich habe auch eine grobe Idee für Technikaufreger. Also als Jingle? Als Jingle, okay. Ja. Deswegen, eigentlich suche ich mir nicht die Kategorien aus, sondern ich suche mir Jingles aus und überlege, welche Kategorie können wir dazu machen. Ja, Technikaufreger bin ich auch Fan von. Nice, dann lass das mal etablieren. Ich schreibe es mal auf die große Liste. Ja. Und dann kümmern wir uns bei Zeiten drum, je nachdem, wie wir Zeit haben. Und ich kann es abhaken, perfekt. Ja. Wir müssen aber auch davor noch andere Sachen am Podcast verändern. Oh. Ja. Ja, hätte ich vielleicht auch vorher mit dir bequatschen können, weil da habe ich auch schon wieder News, was das angeht. Das halten wir mal zurück. Alles klar. Bis jetzt bleibt der Podcast so, wie er ist. Ja, alles klar. Es gibt nur ein paar Sachen zu klären, aber die gehen euch eigentlich hoffentlich wenig an, wenn nicht informieren wir euch darüber. Ja. Ich habe noch geschwind einen kleinen Punkt, den ich mit dir kurz ausdiskutieren will. Entweder geht es ganz schnell oder es erstreckt sich über ein paar Minuten. Und zwar, warum legen Leute ihre Radkappen, die sie vom Auto verlieren, direkt an Straßenrand ran? Warum ist das so ein Ding, dass man die einfach so ans nächstbeste Straßenschild so ranlegt? Das ist mir aufgefallen, weil ich habe diese Woche überdurchschnittlich viele Radkappen gefunden. Von welchen Autofirmen oder war das so ein allgemeines Zirkel? So ein Stani-Ding, da war keine Marke drauf. Aber was glaubst du, was statistisch das ist, wo man am meisten Radkappen wegfliegen? Wo die am meisten näher an den Rand gestellt werden. Also sie müssen erstmal wegfallen, aber dann noch an den Rand gestellt werden. Und was ist Statistik da das meiste, oder was? Was schätzt du, was da drauf, von welcher Marke? Ach so, Opel, Safe Opel? Safe. Ich hätte jetzt Opel. VW gesagt. Nee, weil VW ist ja mittlerweile... Mittlerweile, ja, aber früher. Haben sie ja voll Alufelgen oder ähnliches, aber ich weiß nicht. Schwierig. Opel oder Ford, weil die hatten auch immer so hässliche Radkappen. Stimmt, bei den Alten. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ist mir auch sogar schon mal aufgefallen. Warum ist das so ein Ding, dass die Leute das einfach dahinstellen? Was soll denn passieren? Oder, beziehungsweise das kann ja gar nicht der gewesen sein, der die verloren hat, weil der kriegt es ja gar nicht mit. Eben. Ja, und dann muss es ja einer gewesen sein, der das aufhebt und dann sich denkt so, oder auf die Straße geht und denkt, ja, okay, dann stelle ich es halt hier hin. Dann so. Kann der Nächste, der, ja, weil das fliegt ja bestimmt nur bei bestimmten Modellen weg und wenn du quasi dann irgendwann mal feststellst, dass es fehlt und dann liegt es da, dann kannst du vorbeifahren, kurz anhalten und sagen, ah, die passt. Ob das jetzt dein ist oder nicht, ist ja scheißegal, aber die passt einfach. Ja. Oder wenn nicht, machst du einfach so ein wildes Wischmasch. Vier verschiedene Radkappen wäre mega geil. Das ist so zum Sammeln. Ja. Das ist so ein Ding von Radkappenbesitzern. Ja. Die fahren extra zügig um die Kurve, dass das so rausfliegt. Und dann können sie die so verteilen und dann so ein bisschen wie Geocaching mit Autos. Nur, dass man halt immer nur Radkappen verliert. Ja. Ist ein sehr schlechter Vergleich. Oder es ist so ein Drogendealer-Ding, dass die einfach da hinten auf die Rückseite dann so ihre Päckle hinkleben. Und hast du noch nicht geprüft, ob da vielleicht nicht was klebt? Leider nein. Wäre vielleicht richtig effektiv, die Methode mit Radkappen und man weiß es nicht. Oder ist das dann so ein Ding, dass der ADAC oder wer auch immer die dann aufhebt, das so will? Wenn man jetzt googeln würde, Radkappen an Straße gefunden, was machen? Ja, steht da jetzt ja an Straßenrand legen, die Müllabfuhr nimmt es mit oder wie muss man sich das vorstellen? Warum ist das so ein Ding? Ich frage mich, warum schmeißen es die Leute nicht einfach direkt in den nächsten Mülleimer oder ähnliches? Weil du ja, hast oder ja bei Handschuhen ist das Gleiche. Wenn im Winter jemand einen Handschuh verliert, dann legt man den so auf eine Hecke oder auf irgendeinen Stromkasten oder sowas, wo man dann denkt, ja, der wird es finden. Und manchmal liegen halt Sachen einfach wochenlang da und niemand checkt's. Ja, aber besser als so mitten auf der Rodelstrecke liegen zu lassen. Aber das ist das gleiche Ding wie mit den Radkappen. Nee. Wieso nicht? Hä? Weil ja, man könnte die ja einfach wegwerfen oder ähnlich. Ja, okay, aber wenn ich jetzt mal meine Radkappe verlieren würde, ich habe zwar keine, aber wenn ich sie verlieren würde, dann würde ich dann nicht den gleichen Weg zurückfahren, um zu schauen, ob irgendwo meine Radkappe liegt. Oder würdest du das machen? Ja, vielleicht würde ich das ja auch nicht für einen Handschuh machen. Also ja, gut für einen Skihandschuh, aber für so einen 5-Euro-Aldi-Handschuh. Ja, deswegen liegen die ja auch immer ein Jahr lang darum. Ja, eben. Und die Handschuhe halt auch. Ja. Handschuhe, Mützen. Und manchmal liegen irgendwo Schuhe rum. Das ist auch richtig vercheckt. Weil was wenn man Schuhe verliert, dann muss man die ja zusätzlich dabei gehabt haben. Ja. Weil du läufst ja nicht barfuß weg und lässt deine Schuhe da. Macht keinen Sinn. Schuhe mehr. Ist noch verrückter wie Radkappen, sage ja, ich aber dir. Die Radkappen sind das Schuhe des Autos. Das ist auch richtig. Ja. Weil die Räder sind die Füße und die Schuhe sind die Radkappen. Das könnten wir auf eine Tasse drucken. Radkappen sind die was? Radkappen sind die Schuhe des Autos. Die Schuhe des Autos. Oder solche Ohrwärmer. Aber eigentlich sind die, das passt schon besser, ja. Was Ohrwärmer sind. Weil die halt so rund sind, habe ich gedacht. Ja, nee. Zu wie das, ist ja, halt. Das ist ja auch das Ding zum Fortbewegen hier. Ja. Reifen, Radkappen, Felgen. Uns macht einen schöner, so wie Schuhe auch. Die machen einen auch schöner. Genau, das war mein Hintergrund. Sehr gut. Gut. Haben wir das? Thema Radkappen. Check. Täglicher Radkappen-Content für euch. Check. Ja, falls da jemand noch irgendwas weiß, lasst es mich wissen. Gibt's ein Update aus der Kreisliga? Theoretisch ja, aber ich weiß nicht, ob man das nochmal. Du kannst ja einfach nur das Intro ballern und dann das Ergebnis sagen und dann war es das Kreisliga-Update. Okay. Und dann machst du wieder das Kreisliga-Update. Okay, richtig stressig. Okay. Kreisliga-Update. Wir wollten, das ist unser Ding. Oberbrüden gegen Kaisersbach 2, 3-1. Kreisliga-Update. Das ist unser Ding. Ja, das ist eine gute Kategorie, die gefällt mir. Und wenn es mal jemand anhört, quasi nicht tagesaktuell, sondern irgendwann, dann weiß er trotzdem, wie die Spiele ausgegangen sind. Ja. Falls es mal Fehler in der Statistik gibt, weil jemand irgendwie geschummelt hat oder so, dann kann man es hier nachhören. Genau. Ja, weil auf meinen Kopf ist Verlass. Auf deinen Kopf ist Verlass, ja. Ne? Hätte ich mir auch gedacht. Ja. Ich will noch kurz einen David shoutouten, der am Wochenende 6-0 verloren hat. Und dann habe ich heute so einen Artikel, nee, gestern über Maren hat mir so einen Artikel gezeigt von irgendeiner Fußball-Internetseite, wo dran stand, das Familienduell, weil die haben gegen Weiler zum Stein gespielt und bei Weiler zum Stein steht im Tor um David sein Cousin. Mhm. Der heißt auch Salvay, nur anderer Vorname. So wichtig für alle Leute. Ja. So. Ja, auf jeden Fall. Ja, das macht keinen Sinn, das zu sagen. Auf jeden Fall hat David 6-0 verloren. Und ja, wo ich ihn gefragt habe, was war los, hat er gesagt, ja, piep dich, hat er gesagt. Oh, juch. Ja. On fire. Ja. Wurde das gesagt beim Kegeln? Ich war Kegeln. War gut. Hat richtig Spaß gemacht. Wir waren im Keller in Althütte. In welchem Alter darf man nicht kegeln? Weil da ist es zu uncool. Von wann bis wann? Zwischen 30 und 50. Das ist uncool. Ja, alles davor ist noch, alles danach, nach 50, ist schon wieder, ja, ich mache das so als Hobby. Mhm. Und alles, was davor ist, ist so ironisch, ich mache das als mein Hobby. Dann darf ich ab Oktober nimmer kegeln, oder wie? Fakt. Ah, oh, scheiße, dann muss ich jetzt noch ausnutzen. Dann gehen wir noch eine Runde kegeln, ja. Und ich tue mein Bart wegrasieren, dann sehe ich aus, wie wenn ich nicht so alt wäre. Das geht auch, du musst nur nicht so alt aussehen. Okay. Sehr gut, das kriege ich hin. Ja, Oktober ist ja noch lang, da kann man viel kegeln. Mhm, also, ja. Und was hast du gemacht beim Kegeln? Gekegelt. Ich hab ein Kränzle geworfen mit dem zweiten Wurf. Weißt du, was Kränzle ist? Wenn man den mittleren keglerig stehen lässt. Ja, und ich frage mich immer, wie das geht. Weil rein von der Logik her bleibt er ja nie stehen. Aber beim Kegeln stehen die Pins auch so arschweit auseinander. Ja, der vordere muss so leicht umkippen und dann muss der die so... So ja, die Kugel wirft alle, was links daneben ist, um und der oder Pin so, ja. Wirft alles, was rechts daneben ist, um. Na, schwierig. Heißt es beim Kegel nicht Kegel? Heißt es nicht nur beim Bowling-Pin? Ja. Muss man da nicht aufpassen? Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin kein Kegel-Profi. Weil manchmal ist so, in manchen Gruppen, so wie zum Beispiel bei Musikern, da regen sich bestimmte Leute auf, die irgendwie besonders viel mit Musik zu tun haben oder... Denken, sie müssten sich darüber aufregen. Wenn du dann anstatt Zinsch, Zinsch sagst, dann regen sie sich auf. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Zinsch ist so ein Kabeldinger, wie hier ja, bei der Stereoanlage. Ja, das kenne ich schon. Ach, dass man das so sagt. Ja, dass man das so sagt, ja. Ja, und vielleicht gibt es ja da auch so, dass sich Leute aufregen. Ja, die sind auch wieder... Durch kein Pin, durch ein Kegel. Die sind wieder über 50, die dürfen sich darüber aufregen, weil die sind wahre Kegelprofis. Ja, guck, und die Regeln muss man halt wissen, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, okay, ich entschuldige mich. Ja, ich weiß halt nicht, sind eindeutig Kegel und keine Pins. Ja, aber keiner hat alle Neune abgeräumt. Irgendwie ganz komisch. Ansonsten, wenn wir sonst mal kegeln sind in Waldrems oder so, dann gibt es schon die 1, 2, 3, wie sagt man, sind es dann Strikes? Nee, Abräumer. Ja. Abräumer. Alle abgeräumt, alle Neune. Nee, Zähne. Nee, Neune. Wieso macht man das so nur ein kleines bisschen anders? Nee, das ist nicht ein kleines bisschen anders. beim Bowling ist es ja auch so wie ein Dreieck aufgebaut und beim Kegeln ist ja ein Trapez. ein Parallelogramm ist auch. So, ja. Ja. Und ein Viereck ist auch. Ja, wie eine Raute halt. Ja, ein Viereck ist auch. Nice. Aber kein Quadrat. Nee. Und ein Rechteck? Ist es ein Quadrat? Nee, Quadrat ist das Schwierigste. Ja, aber... Ein Quader ist ein Quadrat, aber ein quadratisch kein, doch, andersrum. Ja. Muss sich auch jemand mal ausgedacht haben. Ja, richtige Dummköpfe. Und niemand hat alle abgeräumt. Nee, immer nur 8. Ich habe gerade wirklich gedacht, sind irgendwie 10 oder so. Nee, das ist beim Bowling, das sind 10. Ja, beim Kegeln sind es doch einer weniger. Ja, richtig, alle 9. Ah, okay. Ich bin richtig verwirrt mit Zahlen, das sind gerade mal 3 Stück. Ja, und beim Kranz kommt dann eine Frau rein mit einem Tablett voller Schnäpse und dann trinken alle, oder wie funktioniert das? Theoretisch soll das so funktionieren, hat aber nicht so funktioniert. Es stand so ein Knopf in der Mitte vom Tisch, wo dran steht Kranz und alle 9 und immer kommt halt irgendein alkoholisches Getränk rein. Leider nein. Das wäre aber schon cool irgendwie. Nee, aber diese Kegelbahn-Animation, die eskaliert. Geht an, ja, die du dann quasi 3-mal diesen Kranz aufblinken lassen, das macht schon Spaß. Ist nicht auch... Sind nicht alle Kegelbahnen von der gleichen Marke? Oh. Nee. Oder? Weiß ich nicht. So wie diese Holztischkicker da, die sind doch auch alle von der gleichen Marke, die großen. Habe ich immer gedacht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehen alle anders aus. Ja, das stimmt eigentlich. Und alle haben so ein anderes Bedienpult, das alles komplett anders macht. Ja. Und einer muss sich immer hinsetzen und auskennen, wie man welchen Modus einstellt, und der fragt dann, was soll man spielen? Soll man Hausnummern spielen? Ich stell's kurz ein, und dann macht er so zack, zack, zack, zack, und dann stellen sich nur ein Pin auf und nur da und nur da, und er zeigt so richtig, was für krassen Scheiße machen kann. Ja, das ist mir auch zu verrückt. Wie oft musst du da nach hinten laufen, um das Ding zu entwirren? Nur einmal, aber nicht um das Ding zu entwirren, sondern weil eine Kugel festhing. Oh. Ja. Das ist auch verrückt mit deiner Kugel. Ja, oder wie sagt man? Ist das eine Kugel? Schon, oder? Ich glaube, eine Bowlingkugel. Ja, auf jeden Fall, einmal musste man die festhängen und das war meine Lieblingskugel, die gelbe. Die gelbe hat zerstört. Ich glaube, noch nie mit einer gelben Kegelkugel gekegelt. Ja, meistens sind sie so dunkelbraun oder braun. Braun oder blau? Blau, blau gibt es auch, ja, rot. Ich kenne nur blau und braun. Rotbraun halt. Und in einer ist halt immer ein Kaugummi drin. In einem so ekelhaft. Lächle. Ja. Wie viele Löcher haben Kegelkugeln, Patrick? Ein anders wie Bowling. Ja, und wie? Die Kegeldinger haben 2 und die Bowling haben 3. Ja, Fakt. Was gefällt dir besser? Puh, ist relativ. Rein vom Handfeeling. Es ist generell komisch, seine Finger in eine Kugel reinzustecken. Es gibt doch auch welche, die haben gar keine, die heben irgendwie so Boccia-Kugeln. Ja, ja. Das hat es mir einer beigebracht beim Bowling-Center in Fellbach. Weiß gar nicht, wie das heißt, egal. Da hat es mir einer beigebracht, wie man den ohne diese Löcher wirft. Und es war höchst effektiv. Echt? Ja. Du musst quasi die abrollen wie so ein Torwart, aber nicht aufs Knie gehen, dass du den sauber abrollst, sondern so richtig fatzen lassen, richtig auf die Bahn knallen. Okay. Und dann kriegt der quasi so einen Vorwärts-Effekt und wird dann, sobald dieser Lack quasi greift an der Bowlingkugel, wird die arschschnell und geht halt mega ab. Ja, weil, das so funktioniert ja auch dieser seitliche Effekt. Und wenn man die Finger reinmacht, kann man das nicht machen, weil man nicht schnell genug die Finger rauskriegt. Kein Vorwärts-Effekt kriegt man da raus. Also nicht so stark. Crazy. Weil da hast du ja deinen ganzen Arm und kannst quasi über die ganze Hand drüber rollen lassen. Und dann gibt es ihm noch den Effet mit dem Arm so hochschnalzen. Und wie schreibt man Effet? Ja. Effet. Effet. Ja, das weiß ich. Echt? Ja, ja. Das gibt's doch beim Golf auch, gell? Ja, ich glaube. Und beim Tennis und beim Tischtennis. Beim Tennis, ja. Beim Fußball auch. Krass. Effet. Effet. Effet. Effet. Effet. Ich tue mich richtig schwer mit französischen Wörtern und ihrer Schreibweise. Ist Deutsch. Nee. Ja. Ja. Ja, apropos Fußball, ich habe auch Feedback bekommen vom Luke und er hat gemeint, er fände das ganz, ich habe ja vorgeschlagen, dass wir, wieso wir keinen Fußball-Podcast machen und ich mich einfach so ausgebe, wie wenn das ein Podcast wäre. Er hat eine neue Kategorie vorgeschlagen, einfach nur so, dass man drüber reden kann, und zwar eine Fußballfolge, bei der du mir Begriffe gibst und ich muss erklären, was ich denke, was damit gemeint ist. Eine ganze Folge oder nee. Soll ich mir? Ich kann mir auch für jede Folge. Ja, genau, eher sowas. Alles klar. Muss ich mir aufschreiben. Witzig. Das wäre witzig. Hat er denn auch schon einen Vorschlag gebracht? Oder? Nee, das hat er nicht gebracht. Aber gut. Könnte ich wahrscheinlich, wenn ich es hier sage, dann würde er mir bestimmt safe einschicken. Safe. Aber Oder dir. Das soll er mir schicken, ja, dann, wenn er was hat, weil er ist ja auch der größere Fußballer von uns beiden. Hey, ist er wirklich größer? Wie nee, ich glaube nicht. Nicht. Nee, ziemlich mit Dauerwelle bist du wahrscheinlich größer. Auf jeden Fall. Das zählt. Ja. Ja, aber es ist knapp, glaube ich. Der ist die letzten Jahre, glaube ich, viel gewachsen. Müsste auch über 1,90 sein. Ja, und sein Bizeps ist auch gut gewachsen. Auch? Glaub schon, ja. Okay. Würde ich schon behaupten. Ja, also im Vergleich zum 13-jährigen Lukas, wo ja, in der Jungs herumgerannt ist. So wie ihn alle in Erinnerung haben. Bei mir gab es dazwischen eigentlich gar nichts. Ich kenne 13 Jahre Lukas, wo er Hancock gesagt hat und um irgendwelche Säulen in der Wilhelma rumgerannt ist. Das war das Beste. Ab dem Moment habe ich gefeiert und ich habe den nicht lang gekannt. Und jetzt auf Instagram, wie er halt rumrennt mit dem VfB-Leiberl und immer eine starke Hand zeigt auf den Bildern. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Das ist die geilste Pose. Und dann immer das Gesicht so brutal ernst. Das feiere ich. Ja, Mann. Ich würde sagen, wir kommen mal zur angekündigten Kategorie. War ein bisschen kurzfristig, aber ich hoffe, der ein oder andere hat es im Insta-Status gelesen und mitbekommen, dass wir jetzt schon ein Album gehört haben und nicht erst jetzt raussuchen, was wir hören. Also sprich ein Album, das noch Ende Februar erschienen ist und nicht jetzt Anfang März. Meinst du, das war eine gute Idee, das im Status zu posten? Ja, jeder guckt unseren Status an. Echt? Ja, und wenn du es sagst, dann hört sich's eh niemand an. Ach so, weil es jetzt, wenn man nur den Podcast hört, ist man überfordert. Dann ist man auf jeden Fall überfordert. Aber dann hat man es eh schon gehört, das Album, würde ich behaupten. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich schon. Also ich würde mal sagen, Trenner ab. Bubi, walte deines Amtes. Ich walte meines Amtes. Ist das in der Mitte? Nee, ist das hier. Das ist doch die Mitte. Jo, und zwar hatten wir uns das Album rausgesucht von Casper, Alles war schön und nichts tat weh, mit so einem Bienencover drauf. Also da steht Casper mit geschlossenen Augen und hat wie so einen Bienenanzug an. Und ich habe auch in seinem Podcast gehört, wie das genau gemacht wurde. Und zwar, dass er da nicht gestochen wurde. Das war höchst interessant. Ja, ich finde es immer schön, wie du die Albumcovers beschreibst. Ja. Das gefällt mir gut. Willst du wissen, wie die das gemacht ja, haben? Ja, unbedingt. Nicht? Und zwar haben die Bienenkönigin genommen, eingesperrt in so eine kleine Plexiglas-Schachtel. Aber die Schachtel hat Löcher, dass die quasi ihre Pheromone oder was weiß ich was ausstößt, dass die anderen Bienen die riechen und dann zu der Königin hinwollen. Und die haben es eben Casper gegeben. In die Hand oder irgendwo hingelegt und dann irgendwann weggenommen, sodass so, wenn alle Bienen da waren, dass sie schnell das Bild machen konnten und dann sind die wieder weggeflogen und dann passiert einfach nichts. Und wie schafft man es, die Königin so zu beruhigen, dass wenn sie in diesem Kästle drin ist, dass sie dann nicht irgendwie die ganzen krassen Battle-Bienen anstachelt, dass sie irgendwie ein bisschen aggro werden. Ich glaube, die sind generell nicht so aggro, die Königin, oder? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die Imker ja immer dieses Rauchding haben, um so quasi bei den Bienen zu sagen, ich bin da und euch passiert jetzt nichts. Ja. So wie wenn man Hunden Leckerli gibt, wenn man was Gutes macht, sagt man, wenn das kommt, dann wisst ihr Bescheid. Jetzt nehme ich euch nur ein bisschen von eurem Honig weg. Ja. Und sonst passiert gar nichts. Zerstöre ich euer Heim. Das ich gebe euch wieder so ein ganz leeres, frisches, unbearbeitetes Ding und ihr dürft wieder wochenlang daran arbeiten. Ja, Imker sind richtige Assis. Ja, aber es ist interessant. Es ist ein geiles Cover und ich weiß nicht, wieso es sich jetzt nicht bewegt, aber ich glaube, auf dem MacBook hat sich es bewegt gehabt, das Albumcover. Und da bewegen sich die Bienen und ich habe noch bei keinem Albumcover gesehen, dass es so gut aussieht wie bei dem da hier. Aber ich glaube, du hast zu viel gesoffen. Oder das kann auch sein. Nee, es haben viele nachgerüstet mit den bewegten Covern. Das ist cool. Ist mir noch nicht aufgefallen, ne. Auf jeden Fall, was ist deine Meinung zum Album? Wie oft hast du es gehört? Oh, sehr oft gehört. Mhm. Und ich habe es auch geschafft, es ganz durchzuhören, weil es auch gar nicht so, gefühlt gar nicht so lang ist. 44 Minuten geht es, hat 12 Songs. Und ich habe mir vorher schon, bevor es rauskommen ist, war schon das erste Lied released und das dritte Lied released. Und kurz vor Release vom Album haben sie das 12. Lied released. Deswegen habe ich die schon gekannt und auch schon brutal gefeiert. Vor allem, weil die Lieder immer eine schöne Länge generell haben. Also die, manchmal sind so aktuelle Hip-Hop-Lieder irgendwie gefühlt, es geht los, ist immer brachial, es ist alles möglichst schnell und dann ist das Lied auch schnell wieder vorbei. Und da, der Casper nimmt sich irgendwie Zeit, sich schöne Instrumente rauszusuchen, die dann auch zwischendrin ein bisschen was unterstreichen, dann ein bisschen Dynamik schaffen, dass es mal wieder ruhig wird und dann wieder eskaliert. Und ja, das, so war mein Einstieg zu dem Album. Oh, jetzt bewegt sich's, guck. Oh ja, das ist richtig verrückt. Also bin ich doch nicht dicht, oder? Ja, doch nicht. Glück gehabt. Ah, richtig gut, das gefällt mir. Sollte Spotify nachrichten. Ja. Falls ihr das auch kennt. Ja, ich bin auch deiner Meinung, mir gefällt vor allem die Band, die hinter Casper steht, ist ja auch jedes Jahr die gleiche oder bei jedem Album oder bei jedem Live-Auftritt auch. Und hat mir auch live ziemlich gut gefallen, wo ich 2019 da war. Also das macht schon viel her, wenn ein Künstler, ein Hip-Hopper, eine Band dabei hat, weil es eigentlich nicht so gewöhnlich ist. Aber es klingt halt einfach geil. Ich konnte mir bei jedem Lied auch richtig gut vorstellen, wie das einfach live gespielt wird, weil es halt einfach, ja, dadurch, dass es eine richtige Band ist, auch wie eine Band klingt. Und ich glaube, das kommt, also ich konnte es mir gut vorstellen, ich konnte mir auch gut vorstellen, wie man da dazu einfach krass abgehen kann. Auf jeden Fall. Was ist dein Lieblings-Abgeh-Lied auf dem Album? Ich weiß gar nicht, eigentlich kein Abgelied. Abgelied, eigentlich das erste irgendwie. Ja. Das erste eskaliert schon krass, aber mein Favorite Track ist auf jeden Fall der dritte. TNT mit Tour. Ja, weil die Hook so geil gesungen ist irgendwie. Ja, weil das so durch die Töne so durch geht. Geht so von ganz crazy. Unten nach ganz oben. Ja. Ja, das kam ja auch schon vorher raus, wie du gesagt hast, und das hat mir auch direkt, wo es rauskam, ich habe es hart gefeiert und dann habe ich auch so eine Live-Version auf YouTube gefunden. Und das singt es ja wirklich so. Okay, ja, denke ich mir, dass das klingt halt einfach mega gut. Ich glaube, die achten da schon drauf, dass die das auch live so machen können, dass es funktioniert auch. Ein Lied, das auch gut abgeht, allein vom Schlagzeug, das generell in allen Liedern halt auch immer richtig krass klingt und auch immer raussticht, finde ich. Wollte ich gerade auch sagen, dass das Schlagzeug einfach mega abgeht. Und das merkt man spätestens beim 5. Lied, das heißt Billy Joe. Das ist einerseits traurig, aber andererseits eskaliert es halt richtig krass. Ja, mir gefällt die Hook da richtig gut. Ja. Ja. Ja, das eskaliert schon. Also das Schlagzeug, da braucht man gar nicht drüber reden. Das bangt. Ja. Ich glaube, es gibt auch insgesamt nur zwei Lieder, die ich nicht ganz so krass finde. Ja. Welches war es da bei dir? Gab es da eins oder sagst du, alle waren richtig krank? Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von Mieses Leben / Wolken halten soll. Da habe ich ein Herz einfach hingemacht. Okay, ja, ich bin mir noch nicht sicher. Entweder feiere ich es hart, weil ich finde, es fängt irgendwie komisch an. Ja. Wo diese Haiti einfach nur die Hook singt. Aber die singt sie richtig geil, mit richtig geilen Effekten. Ja. Okay. Überstimmt. Da bin ich mir nicht sicher. Halt eigentlich finde ich schon cool, weil ich habe es halt morgen nochmal beim Ins-Geschäft gehen gehört und da war gut, ich bin mit dem Auto gefahren und in meinem Auto habe ich natürlich auch die beste Anlage. Die beste Anlage auf der ganzen Welt. Nee, aber die beste Anlage, die ich besitze. Beste Musikabspielgerät. Ja, man soll auch immer, es geben viele Musikproduzenten als Tipp, man soll Lieder am besten irgendwo hören, wo man generell viel ist und weiß, wie das klingt. Und das ist für viele Leute einfach das Auto, weil sie sehr viel Zeit im Auto sitzend verbringen und da Musik hören. Deswegen genau wissen, wie ein frisch aufgenommenes Lied da klingen muss, damit es gut ist. Ja. Ist geil. Ja, ist geil. Ja, und das ist mir halt irgendwie schon der ganze Tag im Kopf geblieben, das Lied. Welches war es jetzt? Mieses Leben. /Wolken. Aber da war ich mir noch nicht sicher, wie ich es finden soll. Okay. Und danach kam noch Gib mir Gefahr mit dem Feature Kummer/Felix Promo. Aber ich weiß gar nicht, der hat, glaube ich, aufgehört, Kummer zu sein. Echt? Ja. War er nicht so lang Kummer? Mhm. Ist okay. Ja. Hast du gewusst, dass der Casper mal Cloud Rap gemacht hat? mit so einem anderen Typen zusammen. Oh. Da hießen sie Gloomy Boys und da haben sie eine EP rausgebracht und da ist ungelogen jedes Lied gut drauf. Es sind, glaube ich, nur so 3 oder 4 Lieder, aber alle sind richtig krank gut. Okay, das muss ich mir mal geben. Kann ich dir nachher mal zeigen. Erzählt, weil ich höre ja auch seinen Podcast. Okay. Er hat einen Podcast mit einem anderen Musiker, der heißt Drangsal. Kennst du den vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht der Dude von Gloomy Boys. Nee, ist auch nicht. Okay. Kennen sich noch nicht so lang. Die haben ein Lied auf dem letzten Album gehabt. Das hieß Keine Angst. Kennst du das vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Das hast du wahrscheinlich auch nicht gehört. Ja, war auch ein gutes Album. Das hatte so Stacheldrahtzaun auf weißem Hintergrund als Cover. Ich habe es dann, glaube ich, gesehen gehabt. Ja. Aber ich hab's da habe ich auch einen Pulli angehört. Von. Ah, stimmt. Ja. Ah, jetzt schließt sich der Kreis. Ja. Ja, aber es hat mich irgendwie gar nicht an das Album erinnert. Was ich gut fand, weil Casper ist generell ein abwechslungsreicher Künstler, weil er hat ja noch das Album mit Materia, wo nur so Banger-Hits waren, so die Musik mit den U's und den A's, wie er sagen würde. Ja. Und jetzt mal wieder was ganz anderes, so dieses mehr melodische, aber halt auch die Banger-Musik. Ja, innerhalb vom Album kommt auch alles so einmal vor, irgendwie, was Hip-Hop zu bieten hat, finde ich. Genau, das finde ich halt so abwechslungsreich. Deswegen ist es auch einer meiner Lieblingskünstler. Das stimmt schon. Was Deutschrap angeht, ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ja, ich will noch kurz sagen, welche Lieder ich nicht so gut fand, weil es ist einfacher bei dem Album. Und zwar fand ich nicht so gut Euphoria. Weiß ich nicht wieso. Da ist vielleicht auch einfach die Luft raus, aber hat mich nicht so gepackt. Vielleicht, wenn ich es mir noch 50 Mal anhöre, finde ich es auch geil. Und das zweite Lied, da finde ich von dem Provinz, der mir auch nichts sagt, das finde ich nicht so geil gesungen von dem. Und dann reißt die Lena halt auch nicht mehr raus, aber der ist irgendwie ein bisschen schwächer wie die anderen. Aber zwei etwas schwächere Lieder auf so einem Album, das ist trotzdem eine Glanzleistung, würde ich behaupten. Das ist normal. Normal für Casper? Nee, normal für Alben. Ah, okay. Weil welches Album hat denn nur Banger-Tracks? Das stimmt, ja. Ich glaube, manche Lieder werden besser, wenn manche Lieder nicht so schlecht sind. Ja. Ganz gegen die Theorie von Barney Stinson. Der sagt, ein Album darf nur Höhen haben. Nee, ein guter Mix. Ein guter Mix. Ja, ein guter Mix muss auch noch. Ja, aber okay, das ist auch ein Silvester-Hit-Mix. Da muss auch nur Höhen geben. Aber immer wenn sie in der Szene wegfahren, kommt immer nur das eine Lied, wenn sie immer den Mix von vorne starten. Ja. Oder wie wenn der Mix aus einem Lied besteht. Ja. Vielleicht hatten sie nur die Rechte für den einen Song. Ja. Aber den Show konnten sie trotzdem machen. Wie findest du, dass jedes Lied in Caps Lock geschrieben ist? Das finde ich scheiße. Das finde ich ehrlich gesagt, stört mich das zum Beispiel. Ich kann nicht mal sehen, wer das Feature von Lass es Rosen für mich regnen ist, weil einfach Großbuchstaben so viel Platz wegnehmen. Ja, kann ich auch nicht lesen. Schwierig. Es gibt konnte ich auch im Auto nicht, weil es einfach nicht hin und her springt. Ah, ja. Schlimm. Stimmt. Weil wenn du es normal abspielst, bei Spotify zumindest, gibt es ja unten diesen Balken, der das Cover in sich trägt und den Namen von dem Lied oder dem Podcast, das springt dann hin und her. Ich glaube, ich nenne das bei mir um, dass es normal aussieht. Okay, so mach's. So mach ich's. Und dann muss ich mich nicht darüber aufregen. Was ich auch schlimm finde, ist alles ganz klein. Das ist auch ein bisschen fragwürdig. Oder so komische Zeichen zwischenrein. Finde ich auch schwierig. Richtig nach Rechtschreibform. Finde ich gut? Finde ich schon gut. Weil ich finde, es hat schon was Ästhetisches. Ich finde es auch witzig, wenn man irgendwie so aus bestimmten Gründen so einzelne Lieder irgendwie klein schreibt oder keine Ahnung, aber so das zu übertreiben finde ich auch ein bisschen komisch. Es gibt ja von Apple sogar Richtlinien, wie es zu sein hat. Okay. Die sind crazy. Zum Beispiel werden alle Verben und Substantive groß geschrieben und so Sachen wie the und on oder and oder sowas wird klein geschrieben. Mhm. Dann liest sich's viel schöner. Auf jeden Fall liest sich's schöner. Ja. Ich wollte noch kurz auf Billy Joe zu sprechen kommen, das Lied, wo es um diesen Vater geht, der seine ganze Familie gefühlt umbringt. Ja, macht er doch auch, oder? Ja, macht er ja auch. Ja, er war im Afghanistan-Krieg und dann ist er zurückgekommen und hat irgendwie Flashbacks bekommen und irgendwann nach der Kirche rastet er aus. Oder? Ja, genau. Weiß nicht, eigentlich rastet er nicht aus, hört sich so an, wie wenn er das einfach so ganz souverän macht oder sowas. Aber ich glaube, sowas kann man nicht. Ja, war irgendwie ganz komisch. Habe ich jetzt nicht nachvollziehen können, warum die Story jetzt drauf ist. Ich glaube, er ist sehr mit Amerika verbunden. Ja, das auf jeden Fall. Ist ja halt, sein Vater ist ja Amerikaner. Und da ist ihm die vielleicht in Erinnerung geblieben und deswegen hat er sein Lied verpackt. Ja. Aber das wird er bestimmt in einem Interview gefragt, was es damit auf sich hat. Oder man kann es irgendwo nachlesen. Ja, das werde ich mal machen. Aber schon auch ein safe, ein gutes Lied. Auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich am zweithäufigsten gehört, das Lied. Weil es auch ballert einfach. Ja, auf jeden Fall. Es gefällt mir gut. Alles ballert irgendwann. Das ist gute Musik irgendwie. Ja. Richtig gutes Zeug. Sehr gut. Also bleibt es drin bei dir, muss ich gar nicht fragen. Safe. Bei dir auch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe schon 4 Lieder mit einem Herz markiert, dass er in meine Daily Driver Playlist reinkommt, die einfach nur ein Herz ist. Okay, gut. Perfekt. Dann Trainer ab oder gibt es noch was? Trainer ab. Hast du noch was? Nee, ich hab nicht. Ich hätte noch ein kleines Ding und zwar will ich was empfehlen, obwohl ich weiß gar nicht, was ich empfehlen will. Auf jeden Fall habe ich was gemacht. Ist nicht gut. Doch, das Produkt ist sehr gut, ich weiß nur nicht, ob man es braucht. Und zwar hat sich meine Freundin zum Abstauben so einen Swiffer gekauft. Und das ist mega nice. Und was kann das besser? Ich weiß nicht, ob es das besser kann, aber auf jeden Fall zieht es diese Staubpartikel, wie zum Beispiel auf Schränken oder MacBooks oder Öfen und sowas, wo sich alles ablagert, das zieht es einfach sauber an und das ist einfach eine saubere Sache. Eine saubere Sache. Ja. Ich glaube, damit könnten sie werben. Tun sie doch auch. Swiffer, das ist eine saubere Sache. Das ist eine saubere. Guter Slogan. Gutes Slogan. Sag's doch nicht, Mann, das hätte ich verkaufen können. Ja. Und jetzt tust du die ganze Zeit zu Hause rumrennen und mit dem Swiffer allen Staub anmagnetisieren. Nee, ich habe es nur einmal gemacht und das hat eigentlich gereicht, um mich zu überzeugen. Ich würde es auch nochmal machen. Würde es auch nochmal kaufen und dann deine Freundin geben, dass die damit swiffern kann. Ja, aber in einem Pack sind 3 Swiffer, das heißt, wir können noch ein paar Mal abstauben. Ja. Und wenn sie im Angebot sind, kann ich nochmal abstauben. Ja. Ich abgestaubt dann. Ja, jetzt hast du halt schon empfohlen oder nicht empfohlen, aber es gab auch kein Shingle von dem her. Ja, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen will, weil ich weiß nicht, wie es gut für die Umwelt ist. Oh. Da bin ich mir unsicher, weil ja auch in jedem Pack gibt es bestimmt auch ein anderes Pack, aber in dem Pack, was wir haben, ist so ein Kunststoffgriff dabei, wo du dieses Swiffer-Gedöns draufsteckst, dass das quasi dass du einen Griff hast. Ja. Das ist wie so eine Gabel. Ich glaube, ich hatte auch so ein Ding mal für meine Studentenbutze in Ulm. Ja. Und das habe ich halt dann auch nur für meinen Laptop, für meinen PC genommen und dann war es auch schon gut mit der Sauberkeit. Ich glaube, die sind gar nicht schlecht. Und solange sie das Sach alles recyceln, geht's, glaube ich. Klar brauchst du Energie und so weiter, aber solange du halt irgendwie Kunststoff verwendest, der schon mal da war, ist, glaube ich, okay. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass es gut ist, weil es macht schon Spaß. Jedes andere Gerät, wo du bräuchtest, um irgendwas aufzusaugen oder so, wie zum Beispiel ein Staubsauger, muss ja auch erstmal hergestellt werden von dem her. Ja, mit dem Staubsauger kommt immer so schlecht an PC-Bildschirm ran. Das stimmt, ja. Und es dauert auch viel länger wie mit dem Swifton. Wir können ja mal anfragen und fragen, ob sie uns sponsern würden. Wir hätten die Empfehlung schon drin und sie sollen den Scheck hier unterschreiben. Wie viel? 10 Euro. Ja, 10 Euro. Das nächste Pack. Ich weiß nicht, wie viel sowas kostet. Oder sie schicken uns einfach Swiffer-Dinger. Ja, reicht. Perfekt. Danke, Swiffer. Danke. Ja gut, wir sind schon lange über der Marke drüber. Schon lange. Aber das Problem ist, am Anfang haben wir versucht, einen Cold Opener zu machen, muss ich noch zusammenschnipseln, deswegen. Ja, das wird schwierig. Sind wir aber auf jeden Fall drüber. Deswegen die große Frage. Hast du noch was? Oh, ich hasse den nur an den Kecke. Nee. Ich will noch kurz sagen, dass wir am Donnerstag, das wisst ihr leider nicht, morgen spielen wir der TSV Oberbrüden in Welzheim um 19 Uhr. Ihr könnt ja bei fußball.de schauen, wie es ausgegangen ist. Und Am Samstag, nicht am Sonntag. Ich meine, um 15 Uhr spielen wir in Almerspach gegen Almerspach 2. Sehr gut. Und das ist ein Fakt. 15.30 Uhr. Das trage ich mir auch direkt ein. In Almerspach gegen Almerspach 2. In Almerspach, ja. Gegen Almerspach 2. Ich hoffe, wir spielen auf dem Rasen. Ich glaube aber nicht, weil nur die erste spielt, glaube auf dem Rasen. Nimm es dann auf dem hinteren, tiefer gelegten, ne? Ding auf dem Kunstrasen, ja. Habe ich glaube noch nie. Ich habe glaube bis jetzt einmal bei einem Spiel dazugeguckt. Das heißt, wenn ich Zeit habe, bin ich auf jeden Fall am Start. Ja, aber es ist immer so ein Comeback-Ding, wenn ich nach Almerspach zurückkomme und da wieder spiele. Weil ich habe ja da meine ganze Jugend absolviert bis zur A-Jugend. Wirst du da schief anguckt von den anderen? Nö, eigentlich nicht. Ja dann. Ja. Was war es? 15.30 Uhr? 15.30 Uhr. Stellt eure Wecker, Leute, tragt euch ein. Samstag, 5.3. 15.30 Uhr. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, Kreisliga Update, wissen die krassen Fußballleute. Euer Fußball-Podcast, Carstensson Crusoe, ist raus. Ciao. Tschüss.